1. Joshua Versamelti al Stam Israels in Sikhem and Reef die Altesten, Oberhaupter, Richter and Beam Ten Zusammen, Damit Sie vor Gott erschienen. 2. Joshua Erklart dem Gesamten Volk, das der Herr, der Gott Israels, verkündet habe, das ihr Vorfahren einst jenseits des Euphrat lebten und anderen Gotten dienten. 3. Gott führte Abraham aus jenem Gebiet heraus, begleitet in durch das gesamte Land Kanaan und schenkte im schließlich Isaac als Nachkommen. For Isaac erhielt Jacob und Esau als Sohn, wobei Esau das Gebirge sehr als Besitz zu Wiesen Beckham, waren Jacob und sein Sohn nach Ägypten zogen. 5. Später sank Gott Mose und Aaron und suchter Ägypten mit Plagenheim, bevor das Volk Israel schließlich aus dem Land herausfuhrt. 6. Nachdem die Vater Ägypten verlassen hatten und das Meer erreichten, verfolgten die Ägypter sie mit Streitwagen und reiten bis zum Schilfmeer. 7. Als sie den Herrn im Hilf anflieten, schaff ein tief Finsternis zwischen ihnen und den Ägypten und ließ das Meer über deren Verfolger hier im Brechen. 8. Danach führte Gott sie in das Land der Amoriter ostlich des Jordans, wo ihnen den Sieg schenkte und sie deren Land in Besitz nehmen ließ. 9. Später erhob sich Balak, der König von Moab, gegen Israel und beauftragte Bilaam, das Volk zu verfluchen, es zu schwachen. 10. Da Gott jedoch nicht auf Bilaam hören wollte, muss dieser das Volk stattdessen segnen, wodurch sie aus seiner Gewalt befreit werden. 11. Nach der Überquerung des Jordans gelangten sie nach Jericho, wo sie gegen verschiedene Volke kämpften, die Gott jedoch all in ihrer Gewalt gab. 12. Gott sandt Hornissen voraus, die dies way Koniger der Amoriter vertrieben, was nicht durch militarisch Stork, sondern durch Gottliches Eingreifen Gesche. 13. Schließlich erhielten sie ein Land, für das sie nicht gearbeitet hatten, so istadte und Weinberg, die sie nicht selbst erbor oder geflant hatten. 14. Daher forderte Joshua sie auf, den Herrn aufrichtig zu wehren und die fremden Gotte ihrer Vorfahren endgültig zu besiegen. 15. Falls sie dem Herrn nicht dienen wollten, sollten sie sich hüt entscheiden, ob sie den Gotten ihrer Ahnen oder denen der Amoriter folgen wollten. 16. Das Volk antwortet entschlossen, dass es niemals den Herrn verlassen wird, im anderen Gotten zu dienen, da dies undenkbar ist. 17. Sie erkantenen, dass der Herr sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit und sie durch große Wunder auf ihrem gesamten Weg beschützt hat. 18. Da der Herr al Volker und die Amoriter vor ihnen vertrieben hat, bekraftigten sie ihren Entschluss, ausschließlich im als ihrem Gott zu dienen. 19. Joshua warnte sie jedoch, dass der Dienst für den Heiligen und Eifersüchtigen Gott schwierig sei, da ungehorsam und sondern nicht angestraft lassen wird. 20. Sollten sie den Herrn verlassen und fremden Gotten dienen, wird sich gegen sie wenden und sie vernichten, ungeachtet seiner früheren Wohltaten. 21. Das Volk widersprach Joshua jedoch und bekraftigte erneut mit Nachdruck, dass sie allein dem Herrn dienen wollten. 22. Daraufhin erklärt Joshua sie zu zügen gegen sich selbst, da sie sich freiwillig für den Dienst am Herrn entschieden hatten, was sie bestätigten. 23. Forderte sie auf, die fremden Gotte aus ihrer Mitte zu entfernen und ihr Herzen ganz dem Herrn, dem Gott Israels, zu wenden. 24. Das Volk versichert Joshua nochmals, dass sie dem Herrn gehorchen und ausschließlich seiner Stimme folgen würden. 25. An jenem Tag schloss Joshua in Sikhem einen Bund für das Volk und legte verbindliche Gesetz und Rechtsbeschriften für sie fest. 26. Joshua hielt dies Vereinbarungen im Buch des Gesetzes Gottes fest und errichtet einen großen Stein unter der each beim Heiligtum des Herrn. 27. Erklart dem Volk, das dieser Stein als Sage dienen soll, da alwert des Herrn gehort habe und sie an ihr Verpflichtung erinnern word. 28. Nachdem die Zeremonie abgeschlossen war, entließ Joshua das Volk, so dass jeder in sein eigenes Erbesitz zurückkehren konnte. 29. Einige Zeit nach diesen Ereignissen starb Joshua, der Sohn Nuns und Diener des Herrn, im Alter von 100 Jahren. 30. A word auf seinem eigenen Grundbesitz in Thimnat Serag begraben, das im Gebirge Ephraim nordlich des Berges Garsch liegt. 31. Israel diente dem Herrn Solange Joshua lebte und Solange die Ältesten noch da waren, die Taten Gottes für Israel selbst miterlebt hatten. 32. Die Gebein Josephs, die aus Ägypten mitgebracht werden in Sichem auf dem Feld begraben, das Jacob einst rechtmäßig erworben hat. 33. Schließlich starb auch Elisa, der Sohn Aarons, und wird in Gibeah begraben, der Stadt sein Sohns Pinhas im Gebirge Ephraim.